Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 174 vom Freitag, dem 8. März 2024. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder hier zugeschaltet seid und so einen kurzen Moment mal zuhört. Ich werde es auch nicht zu lang machen heute, weil ja, es gibt nicht so schrecklich vieles zu berichten. Ich erzähle mal so von mir mal gerade erst und dann so ein bisschen von der Familie noch. Genau, ja. Am Montag habe ich versucht, den Zahnarzt zu erreichen, wegen dem Herausziehen dieses Zahnes, der da stört und auch die Chemotherapie verhindern würde. Das war mal im ersten Anlauf nichts, weil die Zahnärztin war nicht da, und so kam es dann am Dienstag dazu, dass der Zahn gezogen wurde. Ja, hat die gut gemacht. Ich sag mal, der Trennungsschmerz, der kam dann erst später. Aber ja, gut, das war dann mit so ein bisschen Ibuprofen und Aushalten, ja, ging es dann auch irgendwann. Und ja, jetzt letzten Endes heute am Freitag ist alles deutlich besser und tut nicht mehr so, nein, tut gar nicht mehr weh. Und ja, gut, ich muss jetzt noch so ein Antibiotikum nehmen, weil wegen der Entzündung, die da noch war, damit da nichts, also damit die besser weggeht und sich nicht irgendwohin noch verlagert und so weiter. Ja, aber das ist auch ich glaube, bis Sonntag muss ich das nehmen und dann hat sich das auch erledigt. Am Mittwoch war ich dann zum CT, also direkt den Tag drauf. Das ging auch ziemlich rucki-zucki. Am schwierigsten war es eigentlich, einen Parkplatz am Gummersbacher Krankenhaus zu finden. Das ist im Moment eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, was das ganze Volk da mit den Fahrzeugen will. Da waren alle Parkplätze, und es gibt also zwei große Parkplätze und ein Parkhaus, und da war rammelvoll. Und ja, gut, man hätte vielleicht noch drei, vier Autos mehr stellen können, wenn nicht irgendwelche Menschen mit ihren großen Fahrzeugen direkt zwei Parktaschen für sich beanspruchen. Ja, sei es drum. Da nützt ja auch nichts, wenn ich hier rumjammer. Auf jeden Fall. Es war dann letzten Endes viel Kurverei, bis ich da mal einen Parkplatz kriegte. Ja, und das CT selbst, das ging dann rucki-zucki. Ich hatte noch niemals hier diesen Bogen zu Ende ausgefüllt, wo man da alles Mögliche angeben muss und am Ende auch zustimmen, dass man das CT unbedingt will. Ja, da kam schon der Aufruf für Kabine 8. Und noch in Kabine 8 stehend, die Unterschrift leisten, ging die Tür schon auf. Ah, da sind sie ja schon. Wunderbar. Ja, also auch in dem Fall, was auch nochmal zeitverkürzend gewirkt hat, ich musste, warum auch immer, ich habe das auch nochmal nachgefragt, das hatte auch seine Richtigkeit, ich musste dieses Kontrastmittel nicht trinken für diese Untersuchung, die die da gemacht haben. Gut, das ist mir dann ja auch ganz recht. Also jedes bisschen Gift mehr in mir drin ist ja auch nicht so von Vorteil. Ja, so war ich da auch schnell fertig und wieder zu Hause und konnte mich hier der Anja widmen. Und genau, ja, die ist halt mal jetzt noch ein bisschen länger hier daheim. Und ja. Ich finde das gut. Also da können wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen und jeder erledigt so seine Baustellen, die er im Moment hat. Genau, und irgendwann geht dann auch alles wieder seinen ganz normalen Gang. Ja, für mich steht jetzt als nächstes an, am 12.3., was auch immer das für ein Wochentag ist, ich habe es gerade nicht parat. Genau, wäre die Besprechung der Labor- und CT-Befunde beim Onkologen mit dann der Vollzugsmeldung der Zahnextraktion und dem Ausblick auf die dann neu zu planende Therapie oder was auch immer dann an Vorschlägen oder Beschlüssen kommt. Das sehen wir dann. Bis dahin tue ich jetzt mal erst die Dinge hier noch so, die Dinge, die hier noch so zu tun sind. Wobei ich aktuell doch etwas mehr Aufgaben hier daheim zu bewältigen habe. Auch wenn der nett hier ist und hilft, ja, es ist so, ich bin ganz gut beschäftigt. Ich hoffe, ich bekomme noch einen schönen Termin am Sonntag hin für ein nicht zu geheimes, geheimnisvolles Geheimtreffen, das mir mit Sicherheit auch ganz gut gefallen wird. Ja, genau, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bin froh, dass ihr dabei seid und beständig an uns denkt, für uns betet oder die Daumen drückt. Und ja, das ist einfach schön, das zu wissen. Und daher sage ich auch immer mal gerne hier Bescheid, wie es denn so läuft. Heute scheint die Sonne da draußen so schön, das lockt mich natürlich raus und ich denke, das wird jetzt gleich auch als nächstes stattfinden. Genau. Macht es gut und ich melde mich wieder und sage bis denne.